Hyänen gibt es nicht nur unter den Tieren. Hyänen gibt es auch unter den Menschen. Es sind die Juden. Man erkennt sie zumeist an ihrer verbogenen Nase, ihren krummen Beinen, ihren Plattfüßen, ihrem watschelnden Gange, ihren henkelartigen Ohren, ihren teuflischen Augen und ihrem ekelhaften Körpergeruch. Die Hyänen sind feige. Sie wagen es nicht, Menschen anzugreifen, die sich zu verteidigen wissen. Auch die Juden sind feige. Sie suchen sich ihre Opfer zumeist unter jenen Leuten, die durch harte Schicksalsschläge mutlos und schwach geworden sind. Sie machen sich an verschuldete Bauern heran. Mitleidlos jagen sie sie von Haus und Hof. Sie machen sich an in Not geratene Kaufleute heran. Rücksichtslos ruinieren sie ihre Geschäfte. Sie machen sich an bedürftige Arbeiter, kranke Mütter und hungernde Kinder heran. Unbarmherzig nehmen sie ihnen das Letzte, was sie besitzen. Die Hyänen treten meist in Rudeln auf. Erst wenn sie in Massen versammelt sind, haben sie den Mut, Menschen und Tiere anzugreifen. Auch die Juden schließen sich zusammen, wenn sie auf Gaunereien ausgehen. Sie haben ihre Helfer und Helfershelfer. Die jüdischen Bauernwürger arbeiten mit jüdischen Rechtsanwälten zusammen, jüdische Diebe mit jüdischen Hehlern, jüdische Händler mit jüdischen Vermittlern, jüdische Finanzleute mit jüdischen Börsengaunern, jüdische Staatsmänner mit jüdischen Volksverhetzern. So gehen sie an die Arbeit. Am Schlusse aber teilen sie unter sich das, was sie sich durch gemeinsam begangene Verbrechen ergaunert haben. Solange der Kampf auf dem Schlachtfelde tobt, halten sich die Hyänen versteckt. Sie kommen erst zum Vorschein, wenn die Gegner ermattet sind. Dann aber fressen sie Freund und Feind auf. Sie allein sind die Nutznießer der vorangegangenen Schlacht. Die Soldaten der beiden Armeen haben sich verblutet. Die Hyänen aber ergötzen sich an einer schauerlichen Mahlzeit. Die Juden sind die Hyänen unter den Menschen. Sie wiegeln die nichtjüdischen Völker gegeneinander auf. Sie hetzen zu furchtbaren Kriegen. Solange die Schlachten toben, verbergen sich die Juden im Hintergrunde. Wenn aber die Gegner ermattet sind, dann schleichen sie sich aus ihren sicheren Verstecken. Dann reißen sie die Macht an sich. Freund und Feind haben umsonst gekämpft. Sieger bleibt nur der Jude allein. Dass die Juden die Hyänen unter den Menschen sind, beweist uns mit besonderer Eindringlichkeit der Weltkrieg. Die Juden waren schuld an jenem schauerlichen Weltenbrand. Während des Krieges trieben sie sich in der Heimat herum und ergaunerten sich durch Schiebergeschäfte ungeheure Summen. Sie gingen nicht an die Front, das Vaterland zu verteidigen. Sie befolgten dabei das Talmudgesetz, das lautet: Wenn du in den Krieg ziehst, so gehe nicht als Erster, sondern als Letzter hinaus, dann kannst du als Erster wieder heimkehren. Als der Krieg aber zu Ende ging, da waren die Juden plötzlich wieder da. Sie entfesselten eine Meuterei, die Judenrevolution des Jahres 1918. Nun regierte in Deutschland der Jude. Während das Volk durch die Geldentwertung alles verlor, wurden die Juden ungeheuer reich. Aber auch in den anderen Ländern kam der Jude zur Macht. In England, Frankreich, Amerika und so weiter entstand eine grauenhafte Arbeitslosigkeit. Hunderttausende mussten verhungern. Und es wurde zur Tatsache, den Krieg hatten nicht etwa die sogenannten Siegerstaaten gewonnen. Nein, Sieger allein blieben die Juden. Sie waren die Hyänen auf den Schlachtfeldern. Und es bewahrheitete sich das Sprichwort: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Dieser Dritte aber war der Jude. In der heutigen Zeit hetzen die Juden schon wieder zu neuen Kriegen. Sie wollen, dass sich die Völker verbluten, damit sie die seit Anbeginn erstrebte Weltherrschaft aufrichten können. Sie wollen dann wieder als Hyänen Nutznießer sein an einem grauenhaften Völkermorden. Es liegt an uns, der Welt ein solches Schicksal zu ersparen. Wir müssen alle Völker aufklären über die jüdischen Hyänen. Selbst die Kinder schon müssen zu Wissenden gemacht werden. Dann kann die jüdische Hyäne ihr Ziel nicht erreichen. Dann wird endlich der Welt der Friede zuteil werden.